Zweitens, Polarität und Einheit. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr die 2:1 macht, und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht, und das Äußere wie das Innere, und das Obere wie das Untere, und wenn ihr das Männliche und das Weibliche zu einem Einzigen macht, damit das Männliche nicht männlich und das Weibliche nicht weiblich ist, wenn ihr Augen anstelle eines Auges macht, und eine Hand anstelle einer Hand, und einen Fuß anstelle eines Fußes, ein Bild anstelle eines Bildes, dann werdet ihr ins Reich eingehen. Thomas Evangelium, Logion 22. Wir fühlen uns gezwungen, auch in diesem Buch ein Thema wieder aufzugreifen, das bereits in Schicksal als Chance behandelt wurde: das Problem der Polarität. Auf der einen Seite möchten wir langweilige Wiederholungen vermeiden, auf der anderen Seite ist das Verständnis der Polarität unabdingbare Voraussetzung für alle weiteren Gedankengänge. Letztlich kann man wohl die Beschäftigung mit der Polarität schwer übertreiben, stellt sie doch das zentrale Problem unseres Daseins dar. Indem der Mensch Ich sagt, grenzt er sich bereits ab von all dem, was er als Nicht-Ich, als Du empfindet. Und mit diesem Schritt ist der Mensch ein Gefangener der Polarität. Sein Ich bindet ihn nun an die Welt der Gegensätze, die sich nicht nur in Ich und Du, sondern auch in Innen und Außen, Frau und Mann, Gut und Böse, Richtig und Falsch und so weiter aufspaltet. Das Ego des Menschen macht es ihm unmöglich, in irgendeiner Form Einheit oder Ganzheit wahrzunehmen, zu erkennen oder auch nur sich vorzustellen. Das Bewusstsein zerspaltet und zerlegt alles in Gegensatzpaare, die wir, wenn sie uns herausfordern, als Konflikt erleben. Sie zwingen uns, zu unterscheiden und dann eine Entscheidung zu treffen. Unser Verstand tut nichts anderes, als ständig die Wirklichkeit in immer kleinere Stücke zu zerlegen, die Analyse, und zwischen den Stücken zu unterscheiden, das Unterscheidungsvermögen. So sagt man dann Ja zum einen und gleichzeitig Nein zu seinem Gegenstück, denn Gegensätze schließen sich ja bekanntlich aus. Doch mit jedem Nein, mit jedem Ausschluss zementieren wir unser Unheilsein, denn um heil zu sein, dürfte uns ja nichts mehr fehlen. Vielleicht wird hier bereits spürbar, wie eng das Thema Krankheit, Heilung mit der Polarität verbunden ist. Man kann noch deutlicher formulieren: Krankheit ist Polarität, Heilung ist Überwindung von Polarität. Hinter der Polarität, die wir als Mensch vorfinden, steht Einheit. Jenes alles umfassende Eine, in dem die Gegensätze noch ununterschieden ruhen. Man nennt diesen Seinsbereich auch das All, das per Definitionem alles umschließt, weshalb es nichts außerhalb dieser Einheit, dieses Alls, geben kann. In der Einheit gibt es weder Veränderung, noch Wandlung oder Entwicklung, denn die Einheit unterliegt nicht der Zeit noch dem Raum. Die Alleinheit ist in ewiger Ruhe, sie ist reines Sein, ohne Form und ohne Aktivität. Es sollte auffallen, dass alle Aussagen über die Einheit negativ formuliert werden müssen, das heißt lediglich etwas verneinen, ohne Zeit, ohne Raum, ohne Veränderung, ohne Grenze. Jede positive Aussage stammt aus unserer gespaltenen Welt und ist deshalb auf die Einheit nicht anwendbar. Aus dem Blickwinkel unseres polaren Bewusstseins erscheint deshalb die Einheit als nichts. Diese Formulierung ist richtig, doch erzeugt sie bei uns Menschen häufig falsche Assoziationen. Besonders westliche Menschen reagieren meistens mit Enttäuschung, wenn sie beispielsweise erfahren, dass der in der buddhistischen Philosophie angestrebte Bewusstseinszustand des Nirvana so viel wie nichts oder wörtlich verlöschen bedeutet. Das Ego des Menschen möchte immer etwas haben, was außerhalb von ihm liegt, und begreift höchst ungern, dass es lediglich verlöschen muss, um eins mit allem zu sein. In der Einheit fällt alles und nichts in eins zusammen. Das Nichts verzichtet auf jegliche Manifestation und Abgrenzung und entgeht damit der Polarität. Der Urgrund allen Seins ist das Nichts, das Ein Sof der Kabbalisten, das Tao der Chinesen, das Neti-Neti der Inder. Es ist das Einzige, was wirklich existiert, ohne Anfang und ohne Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auf diese Einheit können wir hinweisen, aber wir können sie uns nicht vorstellen. Die Einheit ist die Polarität zur Polarität und daher gedanklich zwingend. Ja, sie ist sogar bis zu einem gewissen Grade für den Menschen erfahrbar und erlebbar, wenn er durch bestimmte Übungen oder Meditationstechniken die Fähigkeit entwickelt, wenigstens kurzfristig die Polarität seines Bewusstseins zu einen. Doch immer entzieht sie sich einer sprachlichen Beschreibung oder gedanklichen Analyse, denn unser Denken braucht ja gerade als Voraussetzung die Polarität. Erkenntnis ist ohne Polarität, ohne die Spaltung in Subjekt und Objekt, in Erkennenden und Erkanntes nicht möglich. In der Einheit gibt es keine Erkenntnis, nur Sein. In der Einheit hört alle Sehnsucht, alles Wollen und Streben, alle Bewegung auf, denn es gibt kein Außen mehr, nach dem man sich sehnen könnte. Es ist die alte Paradoxie, dass man nur im Nichts die Fülle finden kann. Wenden wir uns wieder dem Bereich zu, der für uns mit Sicherheit direkt erfahrbar ist. Wir alle besitzen ein polares Bewusstsein, das dafür sorgt, dass uns die Welt polar erscheint. Es ist wichtig, sich einzugestehen, dass nicht die Welt polar ist, sondern unser Bewusstsein, durch welches wir die Welt erfahren. Betrachten wir die Gesetze der Polarität an einem konkreten Beispiel, wie dem Atem, der dem Menschen die Grunderfahrung der Polarität vermittelt. Einatemstrom und Ausatemstrom wechseln sich ständig ab und bilden so einen Rhythmus. Rhythmus ist aber nichts anderes als der ständige Wechsel zweier Pole. Rhythmus ist das Grundmuster allen Lebens. Das Gleiche meint die Physik mit der Aussage, dass sich alle Erscheinungen auf Schwingungen reduzieren lassen. Zerstört man Rhythmus, zerstört man Leben, denn Leben ist Rhythmus. Wer sich weigert, auszuatmen, kann auch nicht mehr einatmen. Daran sehen wir, dass der Einatemstrom vom Ausatemstrom lebt und ohne seinen Gegenpol nicht existenzfähig ist. Ein Pol lebt vom anderen Pol. Nehmen wir einen Pol weg, verschwindet auch der andere. So entsteht Elektrizität aus der Spannung zwischen zwei Polen. Nehmen wir einen Pol weg, verschwindet die Elektrizität ganz. Es gibt ein altbekanntes Vexierbild, an dem jeder selbst gut das Problem der Polarität nachempfinden kann. Die Polarität lautet hier Vordergrund, Hintergrund oder konkret Gesichter, Vase. Welche Gestalt ich von den beiden Möglichkeiten wahrnehme, ist davon abhängig, ob ich die weiße oder die schwarze Fläche zum Hintergrund mache. Interpretiere ich die schwarze Fläche als Hintergrund, wird die weiße Fläche Vordergrund und ich sehe eine Vase. Diese Wahrnehmung kippt, wenn ich die weiße Fläche zum Hintergrund mache, denn dann sehe ich die schwarze Fläche als Vordergrund und es zeigen sich zwei Gesichter im Profil. Uns kommt es bei diesem optischen Spiel auf die genaue Beobachtung dessen an, was in uns geschieht, wenn man wechselweise die Wahrnehmung kippen lässt. Die beiden Bildelemente Vase, Gesichter sind gleichzeitig im Bild vereint vorhanden, zwingen aber den Betrachter zu einer Entscheidung im Sinne des Entweder-Oder. Entweder wir sehen die Vase oder wir sehen die Gesichter. Wir können die beiden Aspekte dieses Bildes bestenfalls nacheinander wahrnehmen, aber es ist sehr schwierig, gleichzeitig beides gleichrangig wahrzunehmen. Dieses optische Spiel ist eine gute Brücke zum Verständnis der Polarität. In diesem Bild ist der schwarze Pol abhängig vom weißen Pol und umgekehrt. Nimmt man dem Bild einen Pol weg, egal ob schwarz oder weiß, so verschwindet das gesamte Bild mit beiden Aspekten. Auch hier lebt das Schwarz vom Weiß, beziehungsweise der Vordergrund vom Hintergrund. Wie das Einatmen vom Ausatmen oder der Pluspol des Stromes vom Minuspol. Diese hohe Abhängigkeit zweier Gegensätze voneinander zeigt uns, dass hinter jeder Polarität offensichtlich eine Einheit steht, die wir Menschen mit unserem Bewusstsein nur nicht als Einheit in ihrer Gleichzeitigkeit erkennen und wahrnehmen können. So sind wir gezwungen, jede Wirklichkeitseinheit in zwei Pole zu zerlegen und diese nacheinander zu betrachten. Dies ist übrigens die Geburtsstätte der Zeit, jener Täuscherin, die ihre Existenz ebenfalls nur der Polarität unseres Bewusstseins verdankt. Polaritäten entpuppen sich somit lediglich als zwei Aspekte ein und derselben Wirklichkeitseinheit, die wir nur nacheinander betrachten können. So ist es von unserem Standpunkt abhängig, welche der beiden Seiten der Medaille wir jeweils zu sehen bekommen. Polaritäten erscheinen nur dem oberflächlichen Betrachter als Gegensätze, die sich gegenseitig ausschließen. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die Polaritäten zusammen eine Einheit bilden und in ihrer Existenz voneinander abhängig sind. Die Wissenschaft machte diese fundamentale Erfahrung erstmals bei der Erforschung des Lichtes. Es gab zwei widerstreitende Meinungen über die Natur der Lichtstrahlen. Die eine formulierte die Wellentheorie, die andere die Korpuskeltheorie. Beide Theorien schließen anscheinend einander aus. Wenn das Licht aus Wellen besteht, besteht es nicht aus Teilchen und umgekehrt. Entweder oder. In der Zwischenzeit weiß man, dass dieses Entweder-Oder eine falsche Fragestellung war. Das Licht ist sowohl Welle als auch Korpuskel. Diesen Satz möchte ich sogar nochmals umpolen. Das Licht ist weder Welle noch Korpuskel. Licht ist in seiner Einheit Licht. Und als solches für das polare menschliche Bewusstsein nicht erfahrbar. Dieses Licht offenbart sich lediglich dem Betrachter, abhängig davon, von welcher Seite er sich ihm nähert, einmal als Welle, das andere Mal als Teilchen. Polarität ist wie eine Tür, die auf der einen Seite die Aufschrift Eingang und auf der anderen Seite die Aufschrift Ausgang trägt. Es ist immer nur die eine Tür, aber je nach der Seite, von der wir uns ihr nähern, sehen wir nur einen Aspekt ihres Seins. Durch diesen Zwang, Einheiten in Aspekte zerlegen zu müssen, die wir dann nacheinander betrachten müssen, entsteht Zeit. Denn erst durch die Betrachtung mit einem polaren Bewusstsein wandelt sich die Gleichzeitigkeit des Seins in ein Nacheinander. So wie hinter der Polarität die Einheit steht, so steht hinter der Zeit die Ewigkeit. Bei dem Begriff Ewigkeit sollte man beachten, dass sie im metaphysischen Sinn Zeitlosigkeit meint und nicht, wie es die christliche Theologie missverstand, ein langes, nicht endendes Zeitkontinuum. Bei der Betrachtung alter Sprachen kann man ebenfalls sehr gut nachvollziehen, wie unser Bewusstsein und Erkenntnisdrang ursprüngliche Einheiten in Gegensätze aufspaltet. Offensichtlich gelang es dem Menschen früherer Kulturen noch besser, hinter den Polaritäten die Einheit zu sehen, denn in den alten Sprachen besitzen viele Worte noch die Polarität. Erst in einer weiteren Entwicklung der Sprache begann man, meist durch Vokalverschiebung oder Dehnung, das ursprünglich ambivalente Wort eindeutig nur einem Pol zuzuordnen. Schon Sigmund Freud schenkte diesem Phänomen Beachtung in seiner Schrift vom Gegensinn der Urworte. So können wir unschwer die gemeinsame Wurzel erkennen, die beispielsweise folgende lateinische Worte verbindet. Clamare gleich schreien und clam gleich still. Oder siccus gleich trocken und succus der Saft. Altus heißt nach wie vor sowohl hoch als auch tief. Im Griechischen heißt pharmakon sowohl Gift als auch Heilmittel. Im Deutschen sind die Worte stumm und Stimme verwandt. Und im Englischen sehen wir die ganze Polarität in dem Wort without, was wörtlich mit ohne bedeutet, jedoch nur noch dem einen der beiden Pole, nämlich ohne, zugeordnet wird.